in der Welt zumeist fremd. Warum wir uns vor Arbeitslosen fürchten. Es ist 6 Uhr morgens in Passau. Eine Taxifahrerin holt mich am Hotel ab. Ich bin für einen Text über den Wahlkampf der Bayern-SPD unterwegs. Gestern Abend gab es hier in der Stadt eine Veranstaltung mit der Politikerin Natascha Kohnen. Die Fahrerin fragt mich auf dem Weg zum Bahnhof, wohin ich fahre. Ich erzähle ihr vom nächsten Termin mit Kohnen, ein Kaffee trinken in einer bayerischen Mittelstadt. In 2 Stunden werde ich da sein. Sie fängt an, mir zu erzählen, dass den Politikern alles egal ist, dass sie vor Jahren aus ihrer Wohnung raus musste, wegen Schimmel. Aber die Flüchtlinge, die bekommen alles in den Arsch geschoben, so ist es doch. Ich sage, dass es sicher ein Verteilungsproblem in der Gesellschaft gibt, dass es doch gut ist, wenn Flüchtlinge in Passau unterkommen, wenn man hilft, aber dass natürlich allen geholfen werden sollte. Dann sage ich, dass ich weiß, wie es ist, wenn das Geld knapp ist, weil meine Eltern arbeitslos sind, und sie grummelt, ich zahle ja meine Steuern. Da kann ich doch wohl was erwarten dafür, dass ich arbeite.